Sie hören »Mich wurmt es, wenn ich nur dran denke« von Wilhelm Busch, aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. »Mich wurmt es, wenn ich nur dran denke«, es saß zu München in der Schenke ein Protz mit dunkelroter Nase beim 11. oder 12. Glase. Da schlich sich kümmerlich heran ein armer alter Bettelmann, zog vor dem Protzen seinen Hut und fleht, »Gnä, Herr, ach, sein's so gut!« Der Protz jedoch, Fuchs, teufelswild, statt was zu geben, flucht und schilt, »Gehst raus, du alter Lump, du schlechter!« »Nix möchte, als grad saufen möchte«.